Jetzt hat der Siyam, das Fasten, uns erklärt, dass beim Fasten verzichtet auf das, was halal ist. Essen und Trinken. Jetzt habt ihr auf halal verzichtet, jetzt verlasst auch das, was verboten und haram ist. Verschlingt nicht den Besitz untereinander und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter. Hier also Raub, Diebstahl, Unterschlagung. Nein, das ist alles verbotene Art und Weisen, an Besitz zu kommen. Und ihr sollt den Besitz auch nicht dazu benutzen, um Korruption zu verbreiten, um Richter damit zu bestechen, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Ja, also auch das, was verboten ist, könnt ihr jetzt, sollt ihr jetzt lassen, wenn ihr doch im Ramadan geschafft habt, sogar nicht mal einen Bissen von dem, was normalerweise halal ist, habt ihr noch nicht mal runtergeschluckt, weil ihr gefastet habt. Wie könnt ihr dann außerhalb von Ramadan den Besitz anderer in Massen und in großen Mengen so verschlingen? Ja, und genauso auch nicht die Behörden damit bestechen, damit ihr an den Besitz anderer euch bereichern könnt. Sie fragen dich nach den Jungmonden. Sag, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und für die Pilgerfahrt, also um die Pilgerfahrt zu berechnen, wann die ist. Und nicht darin besteht die Frömmigkeit, dass ihr von der Rückseite in die Häuser kommt. Frömmigkeit besteht vielmehr darin, dass man gottesfürchtig ist. So kommt durch die Türen in die Häuser und fürchtet Allah, auf dass es euch wohlergehen möge. Ja, der Mond ist eine solch schöne Schöpfung, so anziehend, dass jeder Blick darauf verweilt. Ja, er wird nie langweilig anzuschauen. Und das Auf- und Abnehmen des Mondes ist bei vielen Völkern auch mit einer gewissen Art von Aberglauben verbunden. Und die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, fragten, wo ist der Sinn? Also, was ist dieses Auf- und Zunehmen des Auf- und Abnehmen des Mondes? Und es wird geantwortet, das ist darum, natürlich für den Schmuck des Himmels und auch dafür, dass die Zeiten festgelegt werden, die Monate berechnet werden können und somit dann auch berechnet werden kann, wie die oder wann die Pilgerfahrt stattfindet. Das heißt also, ab jetzt geht es auch um das Thema Hajj. Nach Ramadan wird jetzt das Thema Hajj erwähnt. Und bei den Arabern der Jahiliyyah, also zur Zeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Araber, die damals gelebt hatten, die ja auch Nachkommen oder gröber gesagt die Folger von Ibrahim, alaihi salam, waren und somit auch die Hajj verrichteten mit all ihren erneuerten Ritualen, die sie dazugefügt hatten. Und eine dieser neuen erfundenen Rituale war es, dass wenn sie für die Hajj, um die Hajj zu verrichten, das Haus verließen, in diesem rituellen Zustand des Ihram, dann haben sie es so verstanden, dass es im Ihram absolut untersagt ist, über den Kopf irgendetwas zu haben. Und wenn sie dann wegen irgendeinem Bedürfnis oder wegen einer Sache, die sie erledigen mussten, nochmal nach Hause zurückkehren mussten, im Ihram, dann wollten sie nicht durch die Tür gehen, weil dann wäre ja die Tür, ja, der Türrahmen wäre ja über ihren Köpfen gewesen. Was taten sie also? Sie sprangen bei der Rückseite des Hauses über die Mauer und kamen so ins Haus und zeigten damit ihre Frömmigkeit. Durch diese Gesetzestreue, ja, so verstanden sie die Frömmigkeit. Und Allah stellt das hier richtig, dass nein, Frömmigkeit ist nicht sowas, an selbst erfundene Gesetze zu halten. Nein, macht es vernünftig, kommt durch die Türen in die Häuser. Frömmigkeit ist was? Dass man Allah fürchtet. Wenn ihr fromm sein wollt, dann ist Frömmigkeit dies, was Allah als Frömmigkeit beschrieben hat. Ja, Allah ist nicht so, astaghfirullah, kleinlich, dass er euch zu solchen Taten anordnet. Ja, und das ist auch ein schönes Prinzip für das ganze Leben. Ja, wieder diese goldene Regel, was wir immer wieder sagen. Wa'atul buyuta min abwabiha. Kommt zu den Häusern durch ihre Türen. Ja, macht alles auf die richtige Art und Weise tun. Wie es anständig ist, wie es sein soll. Jedem und allem seinen angemessenen Platz geben. Ja, und dass der Nutzen wird für euch sein. Tuflihun, auf dass es euch wohl ergehen möge. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Wa la ta'tadu. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Das heißt also, auch in Allahs Namen zu übertreten, ist auch nicht in Ordnung. Ja, manche beuten Allahs Namen manchmal aus und tun in seinem Namen Unrecht und kleiden ihre Tat in der Absicht, dass sie für Allah wäre. Aber Allah sagt nein. Übertretet nicht, auch nicht in Allahs Namen übertretet nicht. Allah liebt solche nicht. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Ungläubigen. Ja, also Allah liebt Fitna, die Vertreibung, die Verführung zum Unglauben, dieses liebt er nicht. Darin ist ein großer Schaden, das ist ein großes Verbrechen. Und was Allah noch befiehlt, ist bei der heiligen Moschee im heiligen Gebiet, dort nicht zu kämpfen, außer wenn sie zuerst dort gegen euch kämpfen, dann dürft ihr auch zurückkämpfen. Wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen den Ungerechten. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die unantastbaren Dinge ist Wiedervergeltung. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maße gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und das ist der Unterschied. Diese Gottesfurcht sogar in Dingen, die mit Kampf, mit Wiedervergeltung, mit Verteidigung, mit sehr Leben zu tun haben, die das Leben betreffen, auch dort vergisst der Gläubige nicht, dass es eine größere Macht gibt als ihn, dass er ihm Rechenschaft schuldig sein wird am Tag der Auferstehung und dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und gebt auf Allahs Weg aus und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes. Allah liebt die Gutestuenden. Was ist Verderben? Verderben ist, wenn man nicht für Allahs Sache auf seinen Weg, in seinem Namen, für Allgemeinnutzen, im Dienst der Menschen, Unterkünfte, all das ist, was Allah uns geboten hat, ja, Waisen, Arme, im Dienst der Religion, für diese Dinge spenden und ausgeben. Wenn man das nicht tut, dann ist das, was hier als Verderben beschrieben wird. Ja, für Moscheen, für Lehrveranstaltungen, für Verteidigung der Religion, Verbreitung der Religion, alles, was damit zu tun hat. Ja, und so wie man, im Diesseits, um bestimmte Arbeiten zu erreichen, alle zusammenkommen, um etwas aufzubauen, so ist das genauso auch für das Jenseits wichtig und nötig, dass viele Dinge zusammenkommen. Der eine gibt, der andere bestrebt sich, der andere bemüht sich und so weiter. So auch genau für die Dinge der Religion. Und wer ist derjenige, der Gutes tut? Muhsin? Ja, Muhsin ist nicht derjenige, der Gleiches für Gleiches gibt. Nein, der Muhsin ist der, ja, dass der Allah so dient, als ob er ihn sehen würde. Und wenn er ihn nicht sieht, so sieht Allah ihn ja doch. Der das nicht vergisst und der mehr tut als das Nötige, besser handelt, als verpflichtend einfach nur ist, sondern noch Besseres tut, um Allahs Willen. Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Für Allah, also nicht für andere Zwecke, ja, als Hajj zu gelten oder andere Dinge, die man erreichen will, sondern Hajj und Umrah für Allah. Wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, jetzt in dieser Aya werden ein paar Rituale, ein paar Regeln erklärt, die für denjenigen wichtig sind, der die Hajj macht. Und bevor jemand Hajj macht, sollte er sich damit beschäftigen und das lernen, wann er was wo zu tun hat. Und das ist wirklich wichtig, das zu wissen. Wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertieren dar, was euch leicht fällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben. Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten. Mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, an Opfertieren darbringen, was ihm leicht fällt. Wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage während der Pilgerfahrt fasten und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen 10. Dies gilt nur für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind und fürchtet Allah und wisst, dass Allah streng im Bestrafen ist. Ja, ihr seht, wieder Taqwa erwähnt und jetzt wird auch Allahs Strafe und Strenge erwähnt. Ja, und Taqwa, wir sehen es wirklich in jeder, ob Fasten, ob Hajj, ob das Abgeben vom Besitz, überall ist dieser rote Faden, die Gottesfurcht, zu sehen. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Also bestimmte Monate, man kann nicht nach eigenem Gutdünken und Gefallen die Zeiten auswählen, in denen man die Hajj verrichten möchte. Ja, mir passen am besten die Wintermonate, ich fahre am liebsten im Winter. Nein, sondern das sind bestimmte Monate, die Mondmonate sind das, in einer bestimmten Zeit, wann diese Rituale gemacht werden. Und alle müssen an einem Ort zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen und so ist das von Allah festgelegt. Wer also auf Hajj geht, der soll sich von bestimmten Dingen enthalten und zwar mehr als er sonst. Diese Dinge sind immer eigentlich verwerflich. Ja, aber gerade bei Hajj soll er besonders darauf achten, weil er in einem bestimmten rituellen Zustand ist, sich von diesen Dingen fern fern zu halten. Nämlich keinerlei Schamlosigkeiten, kein Frevel, kein Streit, kein Beischlaf und alles, was auch zum Beispiel führen könnte, ja, oder das gilt natürlich nur für die Eheleute, keine unziemliche Rede, kein Streit, ja, und das ist etwas, da kommen so viele Leute zusammen, ja, und das könnte man eigentlich überall anwenden, wo viele Leute zusammenkommen, was weiß ich, in Moscheen oder überall, wo viele Dinge, viele Menschen gemeinsam an einer Arbeit zusammenkommen oder in einer Angelegenheit zusammenkommen, denn wenn diese Dinge getan werden, Streit, Frevel, Schamlosigkeit, dann geht das, was wir Gottesfurcht nennen, geht zurück. Ja, und was bleibt übrig? Die reinen Äußerlichkeiten der Rituale. Die bleiben übrig. Ja, und Allah kennt das Gute, was ihr tut. Die Leute kennen nicht. Ja, fürchtet mich, was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Leute kennen nicht? Das ist unwichtig. Allah kennt es. Die Leute können euch nicht belohnen. Die Leute sind selber bedürftig. Wenn die Leute nicht erkennen, dass ihr ganz großartige Leistungen vollbracht habt oder eine große Frömmigkeit bewiesen habt oder andere gute Dinge getan habt, diese Dinge sind unwichtig. Allah weiß, was ihr an Gutem tut. Ja, das soll uns motivieren, Gutes zu tun. وَتَزَوَّدُوا und versorgt euch mit Reisevorrat. Doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Ja, man soll auch nicht auf die Hadsch gehen und Gottvertrauen bedeutet nicht, dass man ohne Vorbereitung, ohne Proviant hingeht und sich dann dort vielleicht sogar mit Betteln durchschlagen muss. Nein, versorgt euch. Versorgt euch mit Proviant, versorgt euch mit allen Dingen, die vielleicht nötig sein werden, wenn ihr dort auf Reise seid und nicht zu Hause seid. Versorgt euch, aber vergesst nicht, die beste Vorsorge, der beste Vorrat ist die Gottesfurcht, wieder Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o die ihr Verstand besitzt. Ja, und ohne diese Taqwa, diese Furcht vor Allah, wird Hajj, die eigentlich jede Ibadah, so wie, als ob sie seelenlos wäre. Ja, das rein äußerliche Gerüst bleibt vorhanden, ohne dass eine Seele darin wäre. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach der Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Mit der Huld ist hier, Gunst kann man auch sagen, mit der Huld oder Gunst hier ist gemeint, dass ja, ihr seid für Allah unterwegs, die Hajj ist eine religiöse Reise, aber trotzdem ist es in Ordnung für euch, wenn ihr nach der Huld Allahs, was ist damit gemeint, nach der Versorgung strebt, nämlich indem ihr Handel treibt. Ja? Und das ist auch ein gutes Prinzip, auch für jemand, der für die Religion zum Beispiel arbeitet. Ja? Wenn die Niyya, die Absicht rein für Allah ist, ja, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Aber man trotzdem dabei auch hier und da Nutzen vom Diesseits erlangt, durch den Treiben von Handel, durch ein Verdienst. Ja, man ist Lehrer zum Beispiel und verdient sich dabei trotzdem etwas. Die Niyya ist aber, die Absicht ist rein, dass man die Arbeit für Allahs Wohlgefallen tut, dann ist darin kein Widerspruch. Allah erlaubt das, das ist in Ordnung, auch Nutzen vom Diesseits in Anspruch und in zu erwerben. Ja, genauso wie im Ramadan auch der eheliche Verkehr in Ordnung war. Genauso in Hajj ist der Handel in Ordnung. Proviant sollt ihr mitnehmen. Ja, denn diese Aufteilung, diese Trennung von Dunya einerseits, Diesseits einerseits und Jenseits andererseits, Religiosität andererseits, diese Trennung kennen wir in diesem Sinne nicht. Ja, für uns ist beides zusammen. Die Dunya soll genutzt werden in ihren Grenzen, die Allah uns auferlegt hat, soll in vollen Maße genommen werden in den Grenzen, um auch das Jenseits damit zu bebauen. Ja, dafür schon mal die Saat zu sehen. Alles ist miteinander. Ja, und dann, wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, das sind jetzt einzelne Rituale, die bei der Hajj gemacht werden. Man soll Allah so gedenken, wie Allah es gelehrt hat. Ja, also keine anderen Praktiken, die von Ghayr Allah, von etwas anderen, einer anderen Quelle kommen als Allah. Man soll Allah so gedenken, wie es ihm gefällt, wie er es uns gelehrt hat. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, wo alle anderen gehen, da geht auch hier. Denn unter den Arabern, der Jahiliya wieder, gab es einige, man könnte so sagen, Adelsfamilien vielleicht, würden wir vielleicht aus unserem heutigen Standpunkt sagen, ja, einige noble Menschen, Stämme, die sich nicht dort aufhalten wollten, wo das gemeine Volk sich aufhielt. Ja, und ihnen wird gesagt, nein, ihr seid alle gleich, vor Allah seid ihr vor allem alle gleich und für keinen gelten andere Regeln als für andere, keiner ist höher als der andere, dort wo die anderen herströmen, dort geht auch ihr. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs. Ja, ihr merkt, wie oft das Gedenken an Allah erwähnt wird. gerade hier beim Thema Hajj, wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manch einen, der sagt, unser Herr, gib uns im Diesseits, doch hat er am Jenseits keinen Anteil. Ihr gedenkt solche, die sogar bei Hajj nur um das Diesseits bitten, ja, weil auch dort sogar vielleicht das Herz voll von Diesseits geblieben ist. Und Allah sagt, ja, am Jenseits werden sie dann keinen Anteil haben. Also sie sind mitten in der Vollfüllung der Ibadah gegenüber Allah. Und trotzdem sagt Allah, diese haben am Jenseits keinen Anteil. Und dann gibt es wieder andere. Und unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Ja, diese Dua machen wir, die meisten von uns werden die bestimmt kennen. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Ja, und diese werden im Diesseits und Jenseits Hasanat bekommen, ihren Anteil bekommen. Ja, das sind, so jemand wird errettet sein in beiden Welten. Je nachdem, wie viel Bemühungen man in welche Richtung investiert hat. Ja? Manche tun schon im Diesseits mit der Absicht für das Jenseits. Und manche tun Jenseitstaten, ja, wie Hajj zum Beispiel, aber mit der Absicht für das Diesseits. Und da muss man die Absicht wirklich frühzeitig genug reinigen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wer sich jedoch in 2 Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde. Und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Also so oder so, es gibt einen Spielraum, ob 2 Tage oder länger bleiben, das ist keine Sünde, darin ist Spielraum gegeben. Was aber wichtig ist, das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Und wieder, fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde mal gefragt, dass ja Rasulullah, welche ist die beste Hajj, so ungefähr. Und er antwortete, in die Hajj, in der Allah oder Allahs viel gedacht wird. Ja, und ihr seht schon, Dhikr und Hajj, das Gedenken an Allah und Hajj wird hier immer wieder zusammen erwähnt. Unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen. Ja, der ist ja redegewandt, der redet schön, die Worte gefallen einem. Und der Allah zum Zeugen nimmt für das heißt, er schwört viel, was in seinem Herzen ist. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Also das Äußere und Innere ist hier sehr unterschiedlich. Er schwört, er ruft Allah zum Zeugen für das, was in seinem Herzen ist. Das waren die Munafirin, die Heuchler zur Zeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die schworen immer wieder, kamen zu ihm und sagten, wir sind dir loyal, wir sind dir ergeben, wir folgen dir, wenn es soweit ist, wir werden hinter dir stehen. Und wie war es dann? Ja, das Innere war nämlich ganz anders. Sie schworen ja gerade deswegen immer wieder ihre Loyalität, weil es in ihrem Herzen genau anders aussah und sie gar nicht mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam ihm weder treu noch Gefolgschaft ihm leisten wollten, wie das Beispiel von Abdullah bin Ubay auch, der als Führer der Munafiqin gilt, der Heuchler gilt, pflegte zum Beispiel, wenn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Khutbah gab, eine Rede hielt, dann pflegte er aufzustehen und zu sagen, Leute, hört, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam spricht. Obwohl die Leute eh alle saßen und zuhörten. Ja, aber er musste nochmal extra aufstehen, um nochmal äußerlich zu zeigen, hier, ich bin mit dabei, ich bin mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und das muss vor allem der viel zeigen, der was zu verbergen hat. Ja, deswegen Allah sagt, nee, im Inneren ist er genau was anderes, dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Khisam bedeutet auch streitsüchtig sein. Ja, er ist der hartnäckigste, streitsüchtigste Widersacher. Wie benimmt er sich? Wenn er sich abkehrt, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften. Wenn er sich abkehrt, also wenn er von euch weggeht, dann macht er was? Unheil auf Erden. Tawalla kann auch bedeuten, wenn ihm Macht gegeben wird. Also wenn er die Macht dazu bekommt, dann macht er was? Er stiftet auf der Erde, bemüht er sich darum, eifrig darum, auf Erden Unheil zu stiften. Und was noch? Und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Ja, Allah liebt nicht, dass jemand schön redet, schön und gut, aber was machst du dann eigentlich? Was sind deine Taten? Stiftest du Unheil oder machst du die Dinge rechtens und gut? Ja, und wenn man zu ihm sagt, wie benimmt er sich noch? Wenn man zu ihm sagt, fürchte Allah, ittaqillah, reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Ja, ich? Mir sagst du, dass ich Allah fürchten soll? Die Hölle soll seine Genüge sein, wahrlich eine schlimme Lagerstatt. Ja, Umar radiallahu anhu wird beschrieben, dass wenn jemand ihm sagte, ittaqillah, fürchte Allah, dann pflegte er sich auf den Boden zu knien, ja, so wie wir Sajda machen vielleicht, und seine Wange auf den Boden zu legen. In seiner Demut und seiner Ergebenheit gegenüber der Tatsache, dass ja, wir alle haben Allah zu fürchten. Das war jetzt der eine Charakter. Dann gibt es noch die anderen. Und unter den Menschen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Er gibt sich her. Für was? Für die Zufriedenheit Allahs. Und Allah ist zu den Menschen gnädig. Ja, also die sich ganz und gar hergeben. Die sich, wir können auch sagen, die sich verbrauchen für die Zufriedenheit Allahs. Auf solche kommen die Gnaden und die Güte von Allah herab. Ja, aber wer sich beschützt und bewahrt und nicht, dass ich kaputt gehe, nicht, dass ich zu viel mich verbrauche, zu viel nachdenken muss, ja, nicht zu viel Islam, nicht zu viel, ja, auf diese meint Allah mit dieser Ayah, dann nicht. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Scheitans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Ja, den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Also ganz und gar. Hundertprozentige Bindung an den Din, an Al-Islam. Nicht aussuchen und wählen. Was mir passt, das nehme ich. Und was mir nicht passt, das lasse ich weg. Ja, und folgt nicht Shaitan, denn er ist uns ein Feind. Wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Ja, das heißt, wenn manche sich trotz allem Zeichen, Beweise etc. sich trotz allem nicht auf den geraden Weg begeben, dann worauf wartet man letztendlich eigentlich? Warten sie darauf, dass Allahs Urteil über sie am Tag der Auferstehung fällt? Und dann wird eh alles zu Allah zurückkehren, also dann wird es eh zu spät sein. Selbani Israela kam ataynahum min ayatim bayyina. Frage die Kinder Israels, wie viele klare Beweise wir ihnen gegeben haben. Ja, vorher hatten wir gelesen, eine sehr liebevolle Art und Weise, die Kinder Israels anzusprechen. Ja, Bani Israela, oh Kinder Israels. Ja, worin eine Art von, das ist eine liebevolle Art, jemanden anzusprechen. Haben wir bis jetzt, ich glaube, dreimal schon zusammen gelesen. Und hier heißt es, frag sie. Ja, also, als ob Allah sich, das ist eine Abwendung in der Art und Weise, diese Frage zu stellen. Selbani Israela, frag sie, die hatten doch Beweise. Wie ergeht es dem, der die Beweise gegen der Wahrheit eintauscht? Allah straft und nimmt diese Beweise oder nimmt diese Gunst ihnen wieder weg. Ja, wenn aber einer die Gunst Allahs abändert, nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah streng im Bestrafen. Ausgeschmückt ist denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben. Und sie spotten über diejenigen, die glauben. Aber diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tag der Auferstehung über ihnen stehen. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Das heißt, das Geben, also das Erhalten von Allah, dass Allah einem etwas gibt, das ist kein Kriterium für Allahs Zufriedenheit. Er gibt, wem er will, wie viel er will, wann er will. Er gibt auch den Sündern und den Glaubensverweigerern und den Heuchlern, auch denen gibt er. Ja, das ist kein Kriterium, dass einer von uns denkt, ich habe so viel bekommen, Allah muss mit mir zufrieden sein. Ja, der eine wird geprüft damit, der andere vielleicht sogar bestraft, weil es ihn in seinen Sünden mehrt. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann schickte Allah die Propheten als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen und sandte mit ihnen die Bücher mit der Wahrheit herab, um zwischen den Menschen über das zu richten, worüber sie uneinig waren. Doch nur diejenigen waren, aus Missgunst untereinander, darüber uneinig, denen sie gegeben wurden. Nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Ja, merkt euch Missgunst und jetzt, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Und so hat Allah mit seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Ja, es gibt verschiedene Arten von Uneinigkeit. Ja, entweder man ist unwissend und wenn das Wissen dann kommt, dann wird man wieder einig. Allah sagt hier, die Menschen waren erst eine einzige Gemeinschaft und das blieb dann so, bis es dann Unterschiedlichkeit und Uneinigkeiten gab. Da sandte Allah also Propheten mit klaren Beweisen und klaren Anleitungen, dass so und so müsst ihr handeln, so und so müsst ihr denken. Und dann wurden die Menschen uneins, nachdem sie das Buch hatten. Ja, also wie gesagt, es gibt Uneinigkeiten, weil man nicht weiß, wenn das Wissen kommt, dann kommt man wieder zu einem gemeinsamen Nenner. Und dann gibt es jetzt diese Art, denen, die die Wahrheit hatten, denen mitgeteilt wurde, Beweise mitgeteilt wurden, warum haben sie dann zu dieser Uneinigkeit geneigt? Und Allah gibt hier die Antwort, aus Missgunst untereinander. Ja, aus Missgunst, Neid. Warum soll der andere Recht haben? Warum hat er das und das bekommen? Warum soll meine Meinung nicht gelten? Ich will diese Führungsrolle übernehmen. Alles Gründe, die eigentlich nur dem eigenen Interesse dienen und nicht welchem? Dem Interesse der Wahrheit. Ja, also, auf wen soll man dann schauen, wenn solch eine Situation entsteht, wenn Missgunst, Zwist, aus dem man nicht mehr herausfindet, dann schaut man auf den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und auf den Koran, um eine Schlichtung herbeizuführen. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind? Ja, also ohne Prüfung wollt ihr in das Paradies eingehen? Frühere wurden geprüft, ihr werdet nicht geprüft werden? Not und Leid widerfuhr ihnen, und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten, wann kommt Allahs Sieg? Aber wahrlich, Allahs Sieg ist nah. Das heißt, der Weg zum Paradies ist mit Schwierigkeiten gespickt. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das vorgeführt wurde, dieser schwierige Weg, dass das Paradies von Schwierigkeiten umgeben ist, beunruhigte ihn das. Und er dachte, nur wenige werden dorthin gehen. Ja, wie es in Surat al-Ankabut auch heißt, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Meinen die Menschen etwa, dass sie gelassen werden würden, dass, weil sie sagen, wir glauben und sie würden nicht geprüft werden? Aber trotzdem, all der Schwierigkeit und all diesem, ja, das ist wie im Leben, immer wenn eine Schwierigkeit kommt, nicht vergessen, die Erleichterung kommt auch. Allahs Sieg ist nah. Ja, gerade auch wenn etwas, ein Höhepunkt von Schwierigkeit und Bedrängnis erreicht, gerade dann dürfen wir nicht vergessen, Allahs Sieg und Allahs Erleichterung ist nicht fern und er gibt sie, wem er will. Und oft ist es auch so, ja, die Nacht ist am dunkelsten und am schwärzesten, wenn die Morgendämmerung einbricht. Ja, oder für uns Frauen jetzt, wenn eine von uns schon diese Erfahrung gemacht hat, die Entbindung. Ja, wenn man dann denkt, die Frau sagt, ich will die Schmerzen loswerden. Und der Arzt sagt, nein, die Schmerzen müssen da sein, weil sonst kein Ergebnis daraus kommen kann. Ja, also es führt zu keinem Ergebnis. Wenn die Schmerzen sogar abnehmen, ist es sogar ein schlechtes Zeichen. Ja, und das ist also, von nichts kommt nichts. Ja, eine bestimmte Prüfung und Läuterung muss einfach sein, um auch bestimmte Dinge zu erreichen. Wir wünschen uns die Prüfungen nicht, aber wenn sie da sind, dann sind wir standhaft. Ja, aber wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Ja, wussten sie nicht, was sie ausgeben sollen? Das weiß doch jeder, was man ausgeben soll. Ja, Familie, Essen, Trinken. Warum fragen sie? Ja, gemeint ist, was sollen sie auf Allahs Weg ausgeben? Die Antwort ist, sag, was immer ihr an Gutem ausgebt, soll den Eltern. Ja, Eltern werden hier als erstes erwähnt. Eltern nicht vergessen, weil sie alt sind und weil man eigene Familie hat, weil die Ehe jetzt die ganze Konzentration einnimmt. Nein, die alten Eltern, die dich versorgt haben, als du dich selber nicht versorgen konntest, die nicht vergessen in der Beschäftigung dieser Welt. Dann den Verwandten. Ja, den Verwandten, den Waisen, den Armen. Verwandten und zwar nicht nur so, dass man sagt, ja, die uns Geschenke geben, den geben wir auch, sondern mit Verwandten sind alle Verwandten gemeint. Ja, alle Verwandten, die natürlich, mit denen man Beziehung pflegt, die nicht zu weit weg wohnen, die, aber auch wenn man denen gibt, ist es auch Frömmigkeit. Und nicht nach dem Prinzip nur, die mir Gutes tun, auch denen tue ich Gutes, nein, sondern Gutes tun, ohne zu berechnen. Dann den Weisen, an die keiner denkt, an die vielleicht sonst keine Versorgungsquelle haben, auch denen geben, den Armen und den Reisenden. Der Reisende ist auch vor allem ein solcher, der gerade nur da ist und er wird wieder weggehen und vielleicht wird er nie wieder zurückkehren. Das heißt, du gibst nicht in der Erwartung, dass du von ihm etwas zurückkriegen wirst. Ja, also erwartungslos geben. Das alles ist, was Allah hier beschreibt als, hier sollt ihr geben und spenden und ausgeben. Ja, dort geben, wo nichts zurückkommt und Allah sieht und weiß es wohl. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Vorgeschrieben ist es, euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Als die Muslime noch in Mekka waren, dann unterdrückt wurden, verfolgt wurden, erniedrigt wurden, dann pflegten sie zu fragen, dass Ya Rasulallah, wann dürfen wir uns wehren, wann dürfen wir zurückschlagen, wann dürfen wir uns rächen? Aber es wurde immer gesagt, nein, haltet euch noch zurück, haltet eure Hände zurück, noch ist nicht die Zeit gekommen. Als sie dann in Medina waren später, warteten sie auf den Befehl, wann es erlaubt werden würde. Als dann der Befehl kam, war das schwer für sie. Ja, sie gehorchten natürlich, aber oft ist es so, dass man wünscht sich etwas und wenn es dann da ist, dann fürchtet man, vielleicht ist das zu schwer für mich. Vielleicht schaffe ich das nicht. Und Allah sagt, ob euch etwas jetzt zuwider oder lieb ist, gehorcht Allah. Es wird schon gut sein, denn Allah weiß und ihr wisst nicht. Denn Kampf, den Besitz zu verlassen, das Heim zu verlassen, das Leben vielleicht sogar zu opfern, das alles eine bittere Pille. Aber nein, alles, was schwer erscheint in der Religion, ja, was wir nicht tun wollen, weil wir denken, es ist zu schwer, zu schwierig, einfach tun. Tut es einfach für Allah und Allah weiß und er kann es leicht machen. Und er wird euch auch die Nutzen davon zeigen, wenn ihr es nur einmal euch überwindet und diese bittere Pille einmal schluckt. Ja, und das ist ein Lebensprinzip. Was wir gern tun würden, aber keine Gelegenheit dazu finden, dann sagen wir uns, Allah wollte so. Wird schon gut sein. Ich sollte das nicht machen? Okay, wird schon gut sein. Was wir nicht gerne tun, es aber tun müssen, dann sagen wir auch, das wird schon gut sein. Denn Allah weiß und wir wissen nicht. Ja, wer mag schon Medizin, bittere Medizin? Leute schneiden sich auf in Operationen, weil sie einen Nutzen darin sehen. Ja, das heißt, was wir alles tun, weil der Nutzen davon so groß ist. Ja, und der Koran, Allah SWT sagt, anzalahu bi'ilmih. Allah hat den Koran mit seinem Wissen herabgesandt. Alles hier ist mit seinem Wissen herabgesandt worden. Und es wird für uns von großem Nutzen sein. Auch wenn wir es erstmal für schwierig, für verabscheuenswert sogar manchmal halten. Nichtsdestotrotz, wir hören und wir gehorchen. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat. Danach in ihm zu kämpfen. Es gab also heilige Monate. Im ganzen 12-Monats-Jahr, im islamischen Jahr, gibt es einige Monate, die als heilig gelten, in denen ist die Kampfhandlung untersagt gewesen und ist immer noch so. Sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend. Aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn zu verleugnen und von der geschützten Gebetsstätte abzuhalten und deren Anwohner von ihr zu vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Ja, und all dies, was gerade genannt wurde, verfolgen, verleugnen, all dies taten die Mushrikin aus Mekka, die Feinde Allahs, die Feinde des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, das taten sie alles. Wenn aber die Muslime handelten, dann beschuldigten sie sie, redeten über sie und hier gesagt, schaut doch auf das, was ihr tut. Ja, das, was ihr tut, wal fitnatu, die Verfolgung und die Verführung zum Unglauben ist doch viel schlimmer, das, was ihr tut, ist doch um einiges schlimmer als das, was ihr den Gläubigen angeblich vorwerft. Und Allah beschreibt sie hier als, sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben.